Ludwig der Deutsche von 843 bis 876 hat sich mit Verdun gegen Lothar durchgepaukt. Rasch wächst die Geltung seines Reiches, da Karl im Westfrankenreich nicht Ordnung zu halten versteht, Lothar aber nach seiner Niederlage zu keiner großen Aktion mehr fähig ist. Als er 855 stirbt, ist sein Zwischenreich in drei Teile zerspalten, da der Kaiser jedem seiner Söhne, Lothar II., Karl und Kaiser Ludwig II., sein eigenes Land hinterlassen hat. So richten sich bei allen Schwierigkeiten im Gesamtbereiche die Augen auf Ludwig dem Deutschen. Ja, der westfränkische Adel, unzufrieden mit Karl, bittet den Deutschen, die Krone des Westfränkischen Reiches zu übernehmen, da dieses sonst ein Raub der Araber werden müsse. Ludwig erscheint und treibt Karl aus. Dieser aber findet eine Stütze an der Geistlichkeit, während der westfränkische Adel Ludwig zu wenig hilft. Nur mit deutschen Truppen, also als erobertes Land, hätte er das Westfränkische Reich behaupten können. So scheitert der Versuch. Die Tatsache von Verdun ist trotz des immer neuen Aufbäumens des Universalreichgedankens nicht mehr zu erschüttern. Wie soll sich Lotharingien, weder rein germanisch noch romanisch, zerspalten in drei Teile auf die Dauer zwischen den beiden fränkischen Reichen behaupten? Außerordentlich rasch erscheint der Augenblick, wo die Nachbarn um sein Schicksal würfeln. Im Jahre 869 stirbt bereits der zweite von Lothars Söhnen, der nach dem Tode seines Bruders Karl auch Burgund in seine Hand gebracht hatte. Der letzte Lothar-Sohn aber ist durch italienische Händel voll beschäftigt. Der Augenblick gehört Karl dem Kahlen, da der Deutsche zunächst durch eigene Sorgen gebunden ist. Karl wird in Metz zum König des Zwischenreiches gekrönt. Aber schon ein Jahr darauf ist auch Ludwig auf dem Plan, und da Karl seit jeher eine Scheu vor der Entscheidung durch die Waffen besitzt, willigt er in einen neuen Teilungsvertrag, der in Mersen bei Maastricht 870 zustande kommt. Die Maas ist fortan von der Mündung bis nach Lüttich die Grenze zwischen dem Ost- und dem Westfränkischen Reiche. Dann läuft die Grenzlinie durch den Ardennenwald auf die Mosel, die sie bei Remich erreicht, und von da entlang der oberen Mosel, die sie an zwei Stellen verlässt, das eine Mal, um die Grafschaft Metz für das Ostfränkische Reich zu umschließen, das zweite Mal, um bis an die obere Marne und die Saonequellen vorzuspringen. Vom Reiche Ludwigs ist nur noch das deutsche Flandern getrennt, aber Friesland hat er gewonnen, dazu das wichtige Metz. Der Rhein ist nun deutsch. Im Süden gehört fast ganz Oberburgund bis zum Neuenburger und Genfer See zum Westfränkischen Reich. Der Vertrag von Mersen ist ein gewaltiger Schritt auf dem Wege zum Deutschen Reiche. Ludwigs Gebiet ist nun weit einheitlicher und geschlossener geworden als früher. Als 5 Jahre nach Mersen der letzte Lotharianer stirbt, sehen wir Ludwig und Karl wetteifernd die Hand nach der Kaiserkrone und Italien ausstrecken. Der Westfranke kommt zuvor und wird 875 durch Papst Johannes den 8. gekrönt. Ludwig bekriegt im folgenden Jahre das Westfränkische Reich, stirbt aber noch 876. Der Deutsche hat viele Jahre seines Lebens den Händeln gewidmet, die sich aus dem Auseinanderbersten des karolingischen Weltreiches ergaben. Einen Großteil seiner Herrschertätigkeit widmet er aber dem Osten, wo es übel genug aussieht. Bei den Mährern hat um 840 Moimir ein Reich gegründet und sich bis 846 gegen Ludwig unabhängig gehalten. Dann kann dieser Rastislav an Moimirs Stelle bringen, der den Treueid leistet. Bald aber machen sich die Mährer wieder unabhängig und bleiben es bis 870. Mit dieser staatlichen Selbstständigkeit verbindet sich in gefährlicher Weise eine kirchliche Neuregelung, indem die beiden byzantinischen Mönche Kyrillos und Methodios am Hofe Rastislavs Schöpfer einer slawischen Bibel und Organisatoren einer Kirche werden, der vom Papst der Gottesdienst in slawischer Sprache bewilligt wird. Für diese gewinnt Methodios auch den slawischen Fürsten Kozel, der um den Plattensee herum mit der Hauptstadt Mosaburg, Saal Lapjugin, das heutige Slaza war, ein kleines Reich besitzt. Methodios wird zum Erzbischof von Sirmium ernannt, ein schwerer Schlag für die fränkische Kirche, der hierdurch der Osten versperrt ist, aber auch für den deutschen Einfluss, der damals Hand in Hand mit dem der Kirche wächst. Die ungünstige Lage im Osten verschärft sich noch, als der verschlagene Svatopluk im Jahre 870 seinen Oheim Rastislav stürzt, anscheinend zunächst im Bunde mit dem König Ludwig, dem er den Entthronten ausliefert, bald aber in tückischer Erhebung gegen die Franken, die einem ostfränkischen Heere das Leben kostet. Svatopluk behauptet sich gegen eine gewaltige, von drei Richtungen her angesetzte Strafexpedition des ostfränkischen Reiches. Ludwig muss im Vertrage von Forchheim gegen einige Zugeständnisse moralischer Art die tatsächliche Unabhängigkeit des Großmährischen Reiches anerkennen. Trotzdem ist die drohende Auflösung des Ostreiches abgewehrt. Ludwig gab der Lage Halt. Die Einflussgebiete nach Osten bleiben wenigstens formell für eine bessere Zeit gewahrt. Schweres hat das Reich von den Normannen erleiden müssen. Ludwig hat hier tapfer seinen Mann gestanden, viel Übles verhütet und die Zukunft gerettet. Der Ehrenname der Deutsche gebührt ihm. Der König hatte seinen Lieblingssitz in Regensburg, wo seine Gemahlin das Stift Niedermünster gründet. Auch Frankfurt ist eine begünstigte Pfalz, schon wegen der überaus wichtigen Lage der Stadt, die das nord-südlich gestaltete Reich zusammenzubinden geeignet war. Seine Ruhestadt fand Ludwig in Lorsch. Es ist gut, dass seine Söhne zusammenhalten und durch eine Teilung, die er selber noch vorgenommen, bereits einen festen Tätigkeitsbereich besitzen. Denn gleich nach des Bruders Tode erscheint Karl, immer noch herrschsüchtig wie in seinen früheren Jahren, nun hoffend, das Ostreich als leichte Beute davonzutragen. Aber er stößt bei Ludwig dem Jüngeren, dem die Hut Sachsens und Thüringens anvertraut ist, der rasch mit Heeresmacht am Rheine bereitsteht, auf den Unrichtigen. Bei Andernach 876 besiegt, muss er seine Hände vom Ostreich lassen. Wieder hat der Nationale über den Einheitsgedanken gesiegt. Karl aber stirbt ein Jahr darauf. Nun bricht Karlmann auf, sich die Kaiserkrone und die Krone Italiens zu holen. Schon zu Pavia gekrönt, schon mit dem Papst wegen der Krönung unterhandelnd, sieht er plötzlich sein Heer durch eine jener Seuchen schwinden, die so oft im Mittelalter die Blüte der deutschen Kraft in Italien dahingerafft haben. Karlmann selbst kehrt durch einen Schlaganfall gelähmt nach Hause zurück. Auch Karls des Kahlen Sohn, Ludwig der Stammler, ist rasch zum Sterben gekommen. Und wieder reckt sich die Einheitsidee empor. Ludwig der Jüngere erscheint mit reisigen Scharen im Westreich, sich die Krone zu holen. Aber im Osten ergeben sich durch die Krankheit Karlmanns Schwierigkeiten und so lässt sich der deutsche Karolinger bestimmen, gegen Abtretung des westfränkischen Lothringen auf den Thron 879 zu verzichten. Karlmann kann seine Herrschaft in Bayern und Italien nicht mehr ausüben. Ein Jahr darauf weilt er nicht mehr unter den Lebenden. Ludwig der Jüngere verständigt sich mit seinem Bruder Karl, der in der Geschichte den Beinamen der Dicke führt, über die Verteilung des Erbes. In altkarolingischer Art schalten sie die Nachkommenschaft des verstorbenen Bruders aus. Aber Arnulf, der uneheliche Sohn Karlmanns, weiß sich in Kärnten zu behaupten.